Du bist ja ganz blass. Mein Pelzmantel. Ich könnte heulen, wenn ich daran denke. Das war die aufregende Geschichte von der Schnupftabaksdose. Der erste Teil der Krimi-Hörspielreihe Celias Abenteuer von Edward James Mason. Es sprachen Lola Mütl als Celia, Erik Schumann als Privatdetektiv Larry sowie Konrad Veit, Otto Knurr, Christine Marquardt, Fritz Raymond, Christian Schmieder, Werner Siethoff und Heinz Stöver. Bearbeitung und Regie Heinz-Otto Müller. Produktion Hessischer Rundfunk 1953.